Berlin ist kein Maßstab. Wir sind schlimmer als Amerika. Mit diesem bissigen Kommentar beklagte Kurt Tucholsky die aufdringlichen, überheblichen Gebärden seines Geburtsortes. Der Publizist und Schriftsteller erlebte das Berlin des Kaiserreiches und auch das der Weimarer Republik. 1920 avancierte die Metropole an der Spree zur drittgrößten Stadt in der Welt und nannte sich fortan Groß-Berlin. Dort erschienen mehr Zeitungen und Zeitschriften als in jeder anderen Stadt der Welt. Dorthin zog es Künstler, Theaterleute, Schriftsteller, Kabarettisten. Es gibt einen Grund, urteilte der Augsburger Bertolt Brecht, warum man Berlin anderen Städten vorziehen kann, weil es sich ständig verändert. Die Welthauptstadt der Moderne war trotz aller Schelte auch Tucholskys wichtigster Aufenthaltsort und der Platz bedeutender politischer und literarischer Impulse. Im Wortspiel hören Sie ein Essay von Rolf Schneider über die Liebe und Abneigung Kurt Tucholskys zur Metropole an der Spree. Der 1890 geborene Publizist und Schriftsteller Kurt Tucholsky kam im Berliner Stadtteil Moabit zur Welt, in der Lübecker Straße. Die Tucholskys wechselten häufig die Wohnung. Ihre nächste Adresse lautete Holsteiner Ufer. Noch später wohnten sie im alten Zentrum in der Dorotheenstraße. Die höhere Lehranstalt, die der junge Kurt besuchte, war das französische Gymnasium. Er blieb ein schlechter, weil ziemlich arbeitsscheuer Schüler, bestand unter Mühen und Nachhilfen die mittlere Reife und absolvierte schließlich sein Abitur an einer anderen, vergleichsweise weniger exklusiven Erziehungsanstalt, dem Wilhelm-Gymnasium. Ab 1909 war er Student. Er immatrikulierte sich an der Berliner Universität, die damals nach ihrem königlichen Gründer Friedrich Wilhelm hieß. Er studierte die Rechte. Mit der Ausnahme eines Semesters in Genf, das wohl vor allem der am französischen Gymnasium erworbenen Sprachkenntnis zugute kam, blieb er in Berlin bis zu seiner Promotion. Tucholsky war also Berliner. Die Stadt würde bedeutsam bleiben für vieles, was er fortan trieb und schrieb. Es lohnt, darüber nachzudenken, aus welcher Optik es geschah, mit welchen Mitteln und mit welchem Resultat. Erschien sein erstes Buch, Rheinsberg, mit dem Untertitel Ein Bilderbuch für Verliebte. Der Untertitel verstand sich auch daher, dass das Werklein in der Tat illustriert war, von dem Grafiker Kurt Schafranski. Die Besprechungen fielen überaus wohlwollend aus. Der buchhändlerische Erfolg war groß. Verfasser und Grafiker machten sich noch ein zusätzliches Vergnügen, indem sie auf dem Kurfürstendamm eine Bücherbar eröffneten. Wer dort ein Exemplar Rheinsberg erwarb, erhielt einen Gratisschnaps ausgeschenkt. Der Studentenspaß, der dies war, wurde schon bald beendet, da er ins Geld lief. Doch erfuhr bei dieser Gelegenheit die Person des jungen Kurt Tucholsky eine bemerkenswerte Beschreibung, verfasst von dem damals noch kaum bekannten Franz Kafka. Tucholsky und Schafranski, das gehauchte Berlinisch, in dem die Stimme Ruhepausen braucht, die von nicht gebildet werden. Der erste ein ganz einheitlicher Mensch von 21 Jahren. Vom gemäßigten und starken Schwingen des Spazierstocks, das die Schulter jugendlich hebt, angefangen, bis zum überlegten Vergnügen und Missachten seiner eigenen schriftstellerischen Arbeiten. Will Verteidiger werden, sieht nur wenige Hindernisse gleichzeitig mit der Möglichkeit ihrer Beseitigung. Seine helle Stimme, die nach dem männlichen Klang der ersten durchredeten halben Stunde angeblich mädchenhaft wird. Zweifel an der eigenen Fähigkeit zur Pose, die er sich aber von größerer Welterfahrung erhofft. Endlich Angst vor einer Verwandlung ins Weltschmerzliche, wie er es an älteren Berliner Juden seiner Richtung bemerkt hat. Allerdings spürt er vorläufig gar nichts davon. Gestern Abend auf dem Nachhauseweg hätte ich mich als Zuschauer mit Tucholsky verwechseln können. Das fremde Wesen muss dann in mir so deutlich und unsichtbar sein, wie das Versteckte in einem Fixierbild, in dem man auch niemals etwas finden würde, wenn man nicht wüsste, dass es drinsteckt. Der vor allem durch den Erfolg von Rheinsberg so rasch bekannt gewordene Kurt Tucholsky betrieb neben seinem Studium der Rechte eine rege Tätigkeit als Publizist. Das hielt an bis zur Promotion und verstärkt sich noch etwas danach, wobei jenes danach eine erhebliche Einschränkung der persönlichen Freiheiten mit sich brachte, denn inzwischen gab es den Ersten Weltkrieg und Tucholsky wurde für 4 Jahre Soldat. Der Heimkehrer nahm seine literarisch-publizistische Arbeit mit verstärkten Kräften auf. Und die Resultate gerieten erheblich. Am Ende seines bloß 45-jährigen Lebens würde er um die 2.500 Texte verfertigt haben. Er suchte sich Pseudonyme. Begründung? Eine kleine Wochenschrift mag nicht 4-mal denselben Mann in einer Nummer haben. Und so entstanden aus Spaß diese Homunkuli. Und es war auch nützlich, 5-mal vorhanden zu sein. Denn wer glaubt in Deutschland einem politischen Schriftsteller Humor? Die Homunkuli hießen Theobald Tiger und Peter Panther, Ignaz Wrobel und Kaspar Hauser. Nur ein relativ kleiner Teil der Texte erschien unter Tucholskys wahren Namen. Die Sache war mehr als eine Spielerei. Pseudonyme sind wie kleine Menschen. Es ist gefährlich, Namen zu erfinden, sich für jemand anderes auszugeben, Namen anzulegen. Ein Name lebt. Und was als Spielerei begann, endete als heitere Schizophrenie. Man hat rechtens darauf hingewiesen, dass es im tiefsten Grunde eine seelische Gefährdung war, die sich hier äußerte. Und wiewohl bald bekannt wurde, wer sich hinter diesen 4 Namen verbarg, hielt Tucholsky hartnäckig an ihnen fest. In der gesamten Weltliteratur gibt es für dieses Verhalten nur eine, allerdings bezeichnende Parallele: den portugiesischen Dichter Fernando Pessoa. Tucholskys Berliner Wohnung befand sich im Stadtteil Wilmersdorf in der Nachortstraße. Sein Vater war gestorben. Er selbst hatte seither ein beträchtliches Erbe zu seiner Verfügung. Doch in Deutschland herrschte die Inflation, die, wie andere Vermögen auch, jenes von Kurt Tucholsky eilig aufzehrte. Und plötzlich sah sich der bis dahin von materiellen Sorgen ziemlich befreite Autor der Notwendigkeit ausgesetzt, sein tägliches Brot mit Arbeit zu verdienen. Er heuerte 1923 bei einem Bankhaus an, Bett, Simon und Co., gelegen im alten Berliner Bankenviertel in der Mauerstraße. Seine Tätigkeit konnte er das Jahr darauf schon wieder aufgeben. Die deutsche Währung hatte sich stabilisiert und Tucholsky schloss nun Verträge mit verschiedenen Redaktionen ab, die ihm die ökonomische Existenz als freier Schriftsteller ermöglichten. Er ging als Korrespondent nach Paris und fortan würde er zumeist im Ausland leben. Freilich mit Ausnahmen. Er würde 2-mal verantwortlicher Herausgeber der Weltbühne sein. 1926, da der bisherige Chef des Blattes verstorben war, und 1932, da sich der neue Chef als politischer Häftling ins Gefängnis begab. Ab 1929 hatte Tucholsky seinen ständigen Wohnsitz in Südschweden, in Hinders bei Göteborg. 1933 wurden in Deutschland seine Bücher verbrannt und verboten. Er selber wurde am 23. August ausgebürgert, zusammen mit Rudolf Breitscheid, Heinrich Mann, Ernst Toller und Alfred Kerr. Schon lange nicht mehr gesund, verschlimmerte sich bei ihm, trotz vielfacher Operationen, eine äußerst schmerzhafte Entzündung im Nasen- und Stirnhöhlenbereich. Schließlich konnte er nur noch mit der ständigen Einnahme von Betäubungsmitteln leben. Dies und seine allgemeine Depression, für die vor allem die politische Situation ursächlich war, ließen ihn schließlich nach dem Gift greifen, das er schon seit längerem bei sich führte. Er starb am 21. Dezember 1935. Er wurde beigesetzt auf dem Friedhof von Marienfried am Ufer des Mälarsees, gegenüber von Schloss Gripsholm. Der vielgereiste Kurt Tucholsky hat Deutschland verhältnismäßig wenig erkundet. Es existieren die freundlichen Kindheitseindrücke aus Pommern, er fuhr manchmal zu Kuren ins Sächsische, es gibt Berichte über Reisen durch Franken. Doch etwas dem Pyrenäenbuch Vergleichbares erbrachten sie nicht. Am besten von Deutschland kannte er seine Heimatstadt Berlin. Aber da er Deutschland insgesamt nicht mochte, hat er auch Berlin nicht gemocht. Trotzdem hielt diese Stadt ihn fest, selbst noch dann, wenn er aus ihr geflohen war. Die Ereignisse, ihre Menschen, ihre Stimmungen, ihre Presseerzeugnisse verfolgten ihn, ob er sich in der Schweiz aufhielt, in Frankreich oder in Schweden. Berlin war ihm der, wie wohl negative, Maßstab seiner langjährigen Vorzugsstadt Paris. Die Gründe seiner Ablehnung sind zahlreich und verschieden. Ihn störten die Großstadtgeräusche. Und als er erkannte, dass die Metropole der Franzosen nicht weniger laut war als die der Deutschen, begab er sich auf eine fieberhafte Suche nach stillen Vorortwohnungen, bis er fündig wurde. In einem Kardinalspalast von Fontainebleau, den er irgendwann wieder aufgab, um am Ende nach Schweden auszuweichen. Er hasste das Lieblingshaustier der Berliner. Der Hund ist ein von Flöhen bewohnter Organismus, der bellt. Leibniz. Im Hund hat sich der bäuerliche Eigentumstrieb des Menschen selbstständig gemacht. Der Hund ist ein monomaner Kapitalist. Er bewacht das Eigentum, das er nicht verwerten kann. Der Hund ist ein anachronistisches Wesen. Der Hund lebt ständig im 30-jährigen Krieg. Der Hund bellt immer. Er bellt, wenn jemand kommt, sowie auch, wenn jemand geht. Er bellt zwischendurch und wenn er keinen Anlass hat, erbellt er sich einen. Hundebesitzer sind die rücksichtslosesten Menschen auf der Welt. Und so fort über viele Seiten, quer durch die Sozial- und Kulturgeschichte, vom skeptischen Philosophen Schopenhauer bis zum braven Soldaten Schweig. Am Ende wird sich erweisen, dass es auch hier eigentlich bloß um das Bellen geht, also um den Lärm, den er nicht ertrug. Berlin S. arbeitet, Berlin N. geht auf Arbeit, Berlin O. schuftet, Berlin W. hat zu tun. Diese Aufzählung, die vermittels der alten Berliner Postbezirke das Verhältnis der Berliner Bevölkerung zu ihrer Tätigkeit spiegelt, setzt immerhin eine intime Kenntnis der städtischen Geografie voraus. Und die besaß Tucholsky in der Tat. Berlin ist kein Maßstab, ich weiß. Denn was diese Stadt an eigener Geistigkeit produziert, geht auf die Haut einer Kuh des Palais de Dance. Hier würde man nie dulden, dass jemand das Geschäft nie in den Mittelpunkt setzt. Wir sind keine Amerikaner. Drüben schätzt man den Dollar um seiner selbst willen und hat ihm niemals einen Geist beigelegt. Wir sind schlimmer als Amerika. Sie beten den Dollar an, wir den Mann, der ihn hat. Dies ist eine zweifellos zu höfliche Einschätzung der USA und eine wahrscheinlich etwas zu bissige Berlins. Zur Geistigkeit der Stadt gehörte er schließlich selber. Und es gehörten noch viele dazu, die er mochte, für die er schrieb oder über die er schrieb. Wenn er fand, dass der geistlose Tingeltangel in dieser Stadt alles überschrie, dürfte er recht haben. Aber eine heimliche Neigung dazu verspürte und bediente er selber. Und womöglich ist die soeben zitierte Berlin-Schelte auch bloß eine sehr raffinierte Gebärde der Selbstgeißelung. Berlin, das war ein weiterer und der wohl wesentlichste Grund für seine Aversionen, stellte die Bühne, auf der die zentrale deutsche Politik ablief. Er verabscheute sie. Und er verabscheute fast jeden der Akteure. Die boshaften Anmerkungen zu Männern wie Wels, Ebert und Scheidemann, zu Noske und Sörgiebel, zu Hindenburg, Schleicher und Ludendorff und nicht zuletzt zu Hitler und Goebbels werden von keinem zeitgenössischen Publizisten angeholt. Unmittelbar nach seiner Heimkehr aus dem Ersten Weltkrieg trat er der USPD bei und war dort Mitglied bis zu deren Auflösung. Die Angaben widersprechen sich, ob er mit der USPD-Mehrheit der Sozialdemokratie beigetreten sei oder die Mitgliedschaft aufgekündigt habe, wobei seine Abneigung gegen den innenpolitischen Kurs der Mehrheitssozialisten immer gegeben war. Gegen Ende der Republik von Weimar näherte er sich den Kommunisten. Nicht aus grundsätzlicher Überzeugung, sondern da er hier eine besonders wirksame Kraft gegen die aufkommende Hitlerei wähnte. Über den inneren Zustand der KPD und ihrer Ideologie gab er sich gleichwohl keiner Täuschung hin. Es ist die Aufgabe des historischen Materialismus zu zeigen, wie alles kommen muss. Und wenn es dann nicht so kommt, zu zeigen, warum es so nicht kommen konnte. Er war und blieb seit dem Kriegsende 1918 ein entschiedener Kriegsgegner. Er hatte sich einer entsprechenden Organisation angeschlossen, den revolutionären Pazifisten, und vertrat deren Sache mit einer Entschiedenheit, die bis heute nachhallt. Die reformistische SPD verachtete er, die Bolschewisten machten ihm Angst und gegenüber den Nazis empfand er grenzenlosen Ekel. Er war das fast schon paradigmatisch zu nennende Beispiel eines heimatlosen Linken. Am ähnlichsten in der gesamten deutschen Literatur und Geistesgeschichte war ihm wohl Heinrich Heine, den er einmal einen Jahrhundertkerl nannte. Zu jener Zeit war das kein ganz selbstverständliches literaturkritisches Urteil. Sämtliche Verlage, bei denen der Autor Kurt Tucholsky veröffentlichte und die Mehrzahl der Blätter, für die er schrieb, befanden sich in Berlin. Zwar wurde er auch von der Dresdner Volkszeitung gedruckt und vom Prager Tagblatt, doch in aller Regel handelte es sich hierbei um Zweitauswertungen bereits vorher in Berlin publizierter Texte. Tucholsky hat insgesamt 10 Bücher veröffentlicht. 3 davon waren eigens verfasst. Bei den anderen handelte es sich um Zusammenstellungen zuvor in Zeitschriften gedruckter Beiträge. Zu den wichtigen Berliner Blättern, in denen er publizierte, gehörten der sozialdemokratische Vorwärts, das USPD-Blatt Freiheit und die vom kommunistischen Pressezaren Willi Münzenberg verantwortete Arbeiterillustrierte Zeitung. Es gehörten dazu die Literarische Welt von Willi Haas, die Boulevardblätter Tempo, das 8-Uhr-Abendblatt und auch Titel aus dem Hause Ullstein waren darunter, wie Berliner Illustrierte, Uhu und Die Dame. Wesentlich aber blieben immer nur 3, die Schaubühne, Ulk und die Vossische Zeitung. Die Schaubühne, 1918 veränderte sie ihren Titel in Weltbühne, war eine Erfindung von Siegfried Jakobsohn, einem leidenschaftlichen Theatermann. Der Name seiner Gründung von 1905 bedeutete keine Metapher, sondern ein wörtliches Programm. Jakobsohn hat beträchtliche Verdienste um die Durchsetzung der postnaturalistischen Dramatik, voran der Stücke von Frank Wedekind. Sein Periodikum, klein, handlich und geheftet in dunkelrot, erinnerte, absichtsvoll oder nicht, an die Fackel des Wieners Karl Kraus. Jakobsohn kümmerte sich von Beginn an um Beiträge auch außerhalb Berlins. So war seine österreichische Akquisition der Kritiker und Feuilletonist Alfred Polger. Ab 1913 schrieb für die Schaubühne regelmäßig Kurt Tucholsky. Da hatte sich die Zeitschrift vorsichtig für andere Themen geöffnet. Die Rezension wichtiger Bühnenereignisse fand zwar weiterhin regelmäßig statt, doch daneben gab es jetzt Betrachtungen zu allerlei anderen Dingen aus Kunst und Leben. Von Theobald Tiger erschienen Verse, Peter Panther rezensierte Bücher, Ignaz Wrobel verfasste Essigsaures zur Zeit. Die Namensänderung von 1918 trug den längst veränderten Inhalten Rechnung. Und nun gab es noch Kaspar Hauser, der Melancholisches über Leben und Tod zu sagen wusste. Jakobsohn war für Tucholsky ein enger Freund. Und als er 1926 starb, war fast selbstverständlich, dass der mittlerweile berühmteste Beiträger der Weltbühne sich den Aufforderungen der Witwe nicht entzog, die Redaktionsleitung zu übernehmen, für ein knappes Jahr. Hernach ging die Leitung an Karl von Ossietzky über. Dieser Spross einer verarmten norddeutschen Kleinadelsfamilie und beharrlichen Vorurteilen zum Trotz kein Jude, gehört zu den glanzvollsten politischen Publizisten dieses Jahrhunderts. Unter ihm wurde die Weltbühne endgültig zum politischen Meinungsblatt, viel beachtet und von beträchtlicher Wirkung, wiewohl die Auflage nie mehr als 15.000 Exemplare erreichte. Die Kühnheiten der Redaktion hatten zur Folge, dass man sie mit Gerichtsverfahren überzog. 1932 kehrte Tucholsky nochmals für kurze Zeit an die Blattspitze zurück, da Osjetski wegen eines Artikels, der die verbotene Zusammenarbeit zwischen Reichswehr und Roter Armee nachwies, eine Haft verbüßen sollte. Osjetski war, wie Tucholsky, ein radikaler Pazifist. Gleichwohl stellte sich zwischen den beiden Männern ein nicht annähernd so herzliches Verhältnis her wie zwischen Tucholsky und Jakobson. Die Leitung von Jakobsons Zeitschrift saß in der Kantstraße und im Grunewald. Zwischen diesen Adressen und dem Zeitungsviertel in Koch- und Zimmerstraße befand sich das Berliner Arbeitsgebiet des Journalisten Kurt Tucholsky. In der Leitung einer Redaktion war er übrigens nicht völlig unerfahren, da er zwischen 1918 und 1920 für das Verlagshaus Mosse die satirische Wochenzeitung Ulk verantwortete. Ursprünglich wöchentliche Beilage des Berliner Tageblatts und Ort seiner allerersten eigenen Veröffentlichung. Tageblattchef Theodor Wolff war ein Frankreich-Narr, wie Tucholsky. Und Wolff war es auch, der Tucholsky die Leitung des Ulk antrug. Der aber fühlte sich im Sessel eines Chefredakteurs fehl am Platze. Er hasste diese Arbeit. Und es scheint, dass der erfolgende Bruch auch die Beziehung zwischen den beiden Publizisten beschädigt hat. Deshalb wurde die tägliche Zeitung, für die Tucholsky in den 20er Jahren regelmäßig schrieb, die Vossische Zeitung. Zu jener Zeit war sie bereits 200 Jahre alt und galt als eine ehrwürdige berlinische Institution. Ihre Mutationen waren beträchtlich gewesen, im Äußeren wie in der Tendenz. Zuletzt hatte sie das Haus Ullstein übernommen, um sie als ihr publizistisches Flaggschiff zu führen. Tucholsky befand sich bei ihr gleichsam in der Nachfolge des Kritikers Theodor Fontane. Und dieser Umstand behagte ihm sehr. Ein Großteil von Tucholskys Artikeln waren Besprechungen, vornehmlich von Büchern. Ein Literaturwissenschaftler war er nicht und wollte es nicht werden. Er schrieb einfach auf, was er las, was er dabei fühlte. Er zitierte und glossierte, war witzig und schnodderig. Und dies erbrachte eine gleichsam boulevardeske Form von Literaturkritik. Dass er mit einem Autor wie Marcel Proust nichts anfangen konnte, hat er freimütig bekannt. Umso erstaunlicher ist seine Sympathie für komplizierte Autoren wie Kafka und Musil. Der Name des heute fast vergessenen Reisefeuilletonisten Viktor Aubertin kommt ziemlich häufig vor, ebenso wie der Name Polgar. Dessen subtil genauen Theaterkritiken und kleine Prosastücke hat er sehr bewundert und ausführlich gepriesen, was wohl auch damit zu tun hat, dass Polgar in vielem wie eine Übersetzung Tucholskys ins Wienerische wirkt. Die beiden waren persönliche Freunde und ihre Beziehung wurde auch von den Zeitgenossen wahrgenommen. Walter Benjamin dachte sich für beide den Begriff der linken Melancholie aus. Sie stünden links nicht von dieser oder jener Richtung, sondern ganz einfach links vom Möglichen überhaupt. Polgar kam aus der literarischen Tradition des Wiener Feuilletons, dessen moderne Klassiker Peter Altenberg und Karl Kraus hießen. Er gehörte zu den wichtigen Theaterkritikern seiner Zeit und seine epischen Etüden, handelnd von Menschen, Umständen, Topografien, toten Gegenständen, sind kleine Meisterwerke aus Genauigkeit und Poesie. Niemals herrscht ein Zweifel, wer in diesen Texten redet, nämlich der Autor Polgar selber, der sein Ich zwar aufs Äußerste zurücknimmt, doch niemals versteckt. Tucholsky zeigt sich da gänzlich anders. Und auch sonst ist der Vergleich zwischen den beiden ziemlich ergiebig. Tucholsky hat seinerseits Theaterkritiken verfasst. Sie sind nicht so zahlreich wie seine Buchrezensionen, denen sie ähneln in ihrer vorgeschützten Unprofessionalität. Tucholsky sitzt im Berliner Parkett, lässt sich unterhalten oder nicht. Er äußert sich darüber, was er sieht, was er empfindet, und im Zweifelsfall tut er das flapsig. Es handelt sich bei alledem um eine listige Simulation von Common Sense. Dann gibt es liebevolle Schauspielerporträts, etwa das über Max Pallenberg. Wenn es eine menschliche Würde gibt, Pallenberg tritt sie mit Füßen. Es macht ihm Behagen, leere Gesten bloßzulegen, Inhalte luftig abzustreifen, Hohlheiten aufzuzeigen. So seid ihr, seht, so sind wir. Er ist ein Teufel, ein entgleister Gott. Ein großer Künstler. Tucholsky liebte das Theater. Mit Polga zusammen sollte und wollte er einmal eine Bühnenrevue schreiben für Max Reinhardt. Es ist dazu nicht gekommen und es ist schwierig zu sagen, woran die Sache gescheitert ist. Am mangelnden Theaterenthusiasmus der beiden Autoren jedenfalls nicht. Tucholsky verfasste dann, zusammen mit dem expressionistischen Stückeschreiber Walter Hasenclever, die Komödie Christoph Kolumbus oder die Entdeckung Amerikas. Einen anachronistischen Jux oder, wenn man so will, einen auf Abendlänge ausgeweiteten Sketch. Damit kannte er sich viel besser aus als mit der gewöhnlichen Schauspieldramaturgie. Fürs Kabarett hat er immer wieder gearbeitet und über das Kabarett auch. Bereits aus dem Jahre 1913 gibt es einen Artikel, der liebevolle Porträts von Rudolf Nelson und Claire Waldoff aneinanderreiht. Später entstehen Texte über fast sämtliche Größen der Berliner Kleinkunst, etwa über Otto Reuter. Ein schlecht rasierter Mann mit Stielaugen, der aussieht wie ein Droschkenkutscher, betritt in einem unmöglichen Frack und ausgelatschten Stiefeln das Podium. Er guckt dämlich ins Publikum und hebt ganz leise so für sich hin zu singen an. Diese Leichtigkeit ist unbeschreiblich. Ein Großteil aller bis heute populären Verse Tucholskys sind Arbeiten für das Brettl gewesen. Gewöhnlich waren sie gedacht für bestimmte Interpreten, wie Rosa Valetti und Paul Graetz. Kleinkunstbühnen bildeten das andere Berliner Arbeitsrevier von Kurt Tucholsky, neben den Redaktionen. Und er war im einen wie im anderen daheim. Cabaret selbst als Kunstform existiert seit dem Jahre 1881 in Paris und seit 1901 in Berlin. In den 20er Jahren existierten Wilde Bühne, Rakete, Gondel, Die Rampe, Größenwahn, Kabarett der Komiker und Katakombe. Berühmte Interpreten waren Werner Fink, Trude Hesterberg, Gussi Holl, Kate Kühl und Rosa Valetti. Für die meisten von ihnen hat Tucholsky Texte verfasst. Lukian, der antike Autor, wird programmatisch als Vorbild angerufen. Freund, Vetter, Bruder, Kampfgenosse, 2000 Jahre, welche Zeit! Du wandeltest im Fürstentrosse, du kanntest die Athenergosse und pfiffst auf alle Ehrbarkeit. Du strichst beschwingt, graziös und eilig durch euren kleinen Erdenrund und Gott sei Dank, nichts war dir heilig, du frecher Hund. Neben dem Frivolen stand immer das Sentimentale. Über den Dächern schwebt Rauch und ein sanftes Gebimmel klingt von den Türmen der Stadt. Meine Sehnsucht fliegt in den Himmel, wie es durch das Fenster zieht. Wozu arbeiten? Wozu tätig sein? Wozu in die Versammlung gehen? Ich habe nur meine beiden Hände. Was steht am Ende? Das habe ich an Vater gesehen, wie es durch das Fenster zieht. Das ist effektvoll, irgendwie, und lässt sich ausgezeichnet vortragen. In unserem Beispielsfalle mündet die Sache in den direkten politischen Aktionismus. Wir sind stark, wenn wir zusammenhalten. Die Starken und Schwachen, die Jungen und Alten. Es fällt schwer, das Wort Sozialkitsch zu unterdrücken, doch gehörte und gehört dergleichen zur Grundausstattung allen Kabarets. Tucholsky gab immer gern den lukianischen Zyniker, doch ebenso verlangten seine Nerven, die innere Balance durch reichliches Sentiment eilig auszugleichen. Auch sein Publikum verlangte danach, und indem er es bediente, belohnte es ihn mit Erfolg. Übrigens ist das beschriebene Phänomen nichts anderes als jene berlinische Verbindung aus Vernunft und Träne, die gewöhnlich unter der Überschrift Herz mit Schnauze auftritt. Tucholsky kannte und pflegte sie, da er ein Berliner war. Das Verfahren Alfred Polgars, in seinen feuilletonistischen Texten stets erkennbar zu bleiben, gibt es verschiedentlich auch bei Kurt Tucholsky, der aber häufiger hinter seinen fiktiven Figuren völlig verschwindet, indem er sie in der ersten Person sprechen lässt. Es handelt sich um das, was in der neueren Literaturkritik Rollenprosa heißt. Bei Tucholsky bleibt die Herkunft aus dem literarischen Kabarett unverkennbar. Die Texte sind nichts anderes als ausgeschriebene Bühnenmonologe. Gelegentlich bedienen sie sich der gereimten Form. Viele der Kleinkunstverse sind nach diesem Muster gemacht, so das Sauflied ganz allein. Manchmal denke ich an dich, das bekomme ich aber nicht, denn am nächsten Tag bin ich so müde. Du, mein holdes Glasgespinst, ob du dich auf mich besinnst? Morgens warst du immer etwas prüde. Darum trank ich auf dein Wohl dieses Fläschchen Alikohol. Braun und blond, rot und schwarz, ihr sollt leben. Während hier die Trunkenheit eigentlicher Gegenstand ist, dient sie dem Text ein leicht besoffener älterer Herr nur als Voraussetzung. Die Stilisierung durch den Vers fällt jetzt fort. Die Prosa liest sich, aufs flüchtige Hinsehen, wie ein Stück konsequenter Naturalismus. Wie Sie mich ja sehen, bin ich nämlich aus Fenster gefallen. Wir wohnen Hochparterre, da kann sowas vorkommen. Es ist wie eine Leiche, Wicht. Bleiben Sie ruhig stehen, lieber Herr. In solcher Sagweise werden die gerade auf dem Markt befindlichen Parteiprogramme von ganz rechts bis ziemlich weit links bequasselt. Und am Ende erweist sich, dass der Sturz aus dem Fenster nicht durch den Alkohol, sondern wegen der Politik erfolgte. Wir brauchen eine Sowjetrepublik mit einem unumschränkten Offizier an die Spitze, sag ich. Und wählen. Und dann bin ich aus Fenster gefallen. Der Monolog ist eines von Tucholskys bevorzugten Stilmitteln. Und der Autor bringt es darin zu beträchtlicher Fertigkeit. Stets dient der sorgsam transkribierte Jargon zur genaueren Bestimmung eines jeweiligen sozialen oder politischen Standorts. Tucholsky hat dieses Mittel dann auch benutzt, um sich ständige Figuren zu schaffen. Eine davon ist der Herr Vendriner. Er tritt das erste Mal 1922 auf, aus Anlass der Beerdigungsfeierlichkeiten für Walter Rathenau. Der Postbetrieb stand damals für 10 Minuten still. Wenn er die Faktura nicht anerkennt, dann werde ich ihn eben einfach mal anrufen. Legen Sie die Kuverts inzwischen auf den Stuhl. Welches Amt hat Skalitzer? Amt Königstadt? Na, warte. Na, was ist, Fräulein? Warum melden Sie sich denn nicht? Hast du gesehen? Sie sagt nicht, warum sie sich nicht meldet. Was? Was ist? Der Betrieb ruht? Was heißt das? Warum? Ach so, wie in Rathenau. Sehr gut, sehr richtig ist das. Der Mann ist ein königlicher Kaufmann gewesen und unser größter Staatsmann. Das ist unbestritten. Skandal, dass sie ihn erschossen haben. So ein effektiv anständiger Mensch. Glänzende Schützen müssen das gewesen sein, die Jungs. Vielleicht Offiziere. Aber das kann ich mir eigentlich gar nicht denken. Die Regimentskameraden von Walter waren doch damals alle zu Tisch bei uns. Alles so nette und feine Leute. Famose Erscheinungen darunter. Vendriner ist ein berlinischer Geschäftsmann. Tucholsky kannte den Typus aus seinem Elternhaus und eine intensive Wiederbegegnung erfuhr er während seiner Tätigkeit im Bankhaus Bett Simon und Co. Vendriner ist ein jüdischer Geschäftsmann. Für den jüdischen Publizisten Kurt Tucholsky wurde damit die eigene Herkunft thematisiert. Die Berliner Juden waren keine homogene Gruppe, weder in ihrer sozialen Zuordnung noch in ihrer ethnischen Bindung, und selbst in ihrer Religion nicht. Es gab zahlreiche jüdische Glaubensrichtungen, orthodoxe wie liberale, mit eigenen Tempeln und eigenen Rabbinaten. Es gab mehrere jüdische Friedhöfe. Der Sozialstatus von Tucholskys Familie war der einer arrivierten Bürgerlichkeit. Sie hatte sich assimiliert, wie große Teile der jüdischen Bourgeoisie in der Stadt auch sonst. Und diese Assimilation betraf mehr als nur die Religion. Man empfand zumeist konservativ oder deutsch-national, war hingerissen von preußischen Offiziersrängen und deutschen Ziviltiteln und man meinte wohl, die eigene Herkunft verdrängen zu können, indem man einen besonders schneidigen Patriotismus herauskehrte. Selbst der in Preußen reichlich vorhandene Antisemitismus wurde in Teilen mitvollzogen. Etwa, wenn es um die ostjüdischen Immigranten ging, deren fremdartiges Aussehen, deren unmögliches Deutsch, deren auffällige Neigung zu Handel und Gefeilsch als lächerlich und abstoßend galten. Von solchen Existenzen fühlte man sich mindestens so weit entfernt wie die deutsche Bourgeoisie von ihrem Proletariat. Da sich aber nicht völlig abweisen ließ, dass mit dem allgemeinen Judenhass auch man selbst gemeint sein könnte, entwickelte mancher eine geradezu masochistische Neigung, sich selber in Frage zu stellen. Mit einer Wendung des deutsch-jüdischen Schriftstellers Theodor Lessing heißt das »Der jüdische Selbsthass«. Tucholsky war umgeben von jüdischen Intellektuellen und jüdischen Künstlern. aber das entsprach nicht einer besonderen philosemitischen Vorliebe oder Solidarität, sondern ergab sich einfach daraus, dass die Juden im geistigen Leben Berlins besonders stark präsent waren. Tucholsky, der scharfzüngig jeder Pointe hinterdrein hetzte, hat den jüdischen Witz auffällig gemieden. Herr Vendriner ist die Ausnahme. Herr Vendriner kommt in 10 Jahren 1,5 Dutzend Mal vor. Herr Vendriner ist ein Charakter eigener Art, nicht der ungebildete und aufdringliche Neureiche, den in den bekannten deutsch-jüdischen Witzen immer Herr und Frau Pollack abgeben müssen. Vendriners Jargon ist ziemlich dialektfrei. Jiddisches verwendet er kaum. Der Mann ist gut informiert, geschäftig, anpassungsfähig, erfolgreich. Er hat nur einen, freilich gravierenden Mangel. Er ist geschwätzig und ihm fehlt eine überzeugende Haltung. Vendriner ist ein assimilierter Jude, wie Tucholsky um keinen Preis einer sein wollte. So ist denn der grimmigste aller Vendriner-Texte jener, der vom Besuch in einem Kino berichtet. Vendriner sieht die Wochenschau. Parade in Mecklenburg. Gut besetzt, was? Eine Menge Miliz ist da. Wissen Sie, dass einem direkt was fehlt, wenn die nicht im Saal sind? Ja, man ist so daran gewöhnt. Man sieht übrigens sehr gute Erscheinungen darunter. Nun sehen Sie sich mal diesen schwarzen Kerl da unten an. Wahrscheinlich Ostjude. Wissen Sie, denen gegenüber ist der Antisemitismus wirklich berechtigt. Wenn man das so sieht, ekelhafter Kerl. Wundert mich, dass er noch hier ist. Und dass Sie ihn noch nicht abgeschoben haben. Na, ich kann nicht klagen. In unserer Straße herrscht peinliche Ordnung. Wir haben da in der Ecke einen sehr netten SA-Mann. Einen sehr netten Kerl. Na, gehen wir. Ach so, noch das Wessellied. Steh auf. Was soll man tun? Man muss das mitmachen. Die Engländer singen auch immer nach dem Theater ihre Nationalhymne. Der Text beschreibt die schon ausgebrochene Nazi-Diktatur. Dabei stammt er aus dem Jahre 1930. Kurt Tucholsky war manchmal eine prophetische Natur. Es gibt noch eine zweite ständige Figur, dem Herrn Vendriner verwandt hinsichtlich monologischer Aufbereitung und berlinischer Geschwätzigkeit. Es ist das Lottchen. Seit sich ihr Vorbild in einem etwas indezenten Erinnerungsbuch selbst geoutet hat, wissen wir, dass Lottchen ein Pseudonym für Lisa ist. Kurt Tucholsky war in seinem kurzen Leben 2-mal verheiratet. Beide Ehen scheiterten bereits nach kurzer Zeit. Er unterhielt daneben andere Beziehungen von wechselnder Intensität und Dauer. Und wenn man die in Schloss Gripsholm erzählte Ménage à Trois als authentisches Dokument nimmt, war er in erotischen Dingen ziemlich freizügig und sein sexueller Appetit war stark. Freilich könnte sein, dass es sich hierbei bloß um eine öffentliche Demonstration handelte. Gedacht, die völlig verkrustete Sexualmoral der Deutschen herauszufordern und die dadurch provozierte Empörung lustvoll zu zerpflücken. Er benahm sich nicht als einziger so. Möglich wurde ein solches Auftreten in der promisken und liberalen Weltstadt Berlin. Lottchen ist ein Geschöpf der emanzipierten Kleinbürgerlichkeit. Schrill, oberflächlich, flatterhaft, aufdringlich und halbgebildet. Dabei nicht ohne Scham. Sie lässt sich von Männern aushalten, deren einer Daddy ist, hinter dem wir uns den Autor vorstellen dürfen. Und dem beichtet sie ihre Eindrücke, Wünsche, Schulden und ihre anderen Geliebten. Nichts, nichts wahr. Der Mann ist eben... Ich habe ihn auch im Auto mitgenommen, weil er so nett neben einem im Auto sitzt. Eine glänzende Begleitdogge. So? Hat das die Reventlow auch gesagt? Na, ich nenne das auch so, aber nur als Begleitdogge. Der Mann sah glänzend aus. Doch, das ist wahr. Einen wunderbaren Mund, einen so harten Mund. Gib mal einen Kuss auf Lottchen. Er war dumm. Es war nichts. Natürlich war doch etwas. Der Text heißt »Lottchen beichtet einen Geliebten« und läuft darauf hinaus, dass auch Daddy eine neue Bekanntschaft hat. Was? Da war nichts? Das ist ganz was anderes. Na ja, mir gefällt schon manchmal ein Mann. Aber ihr werft euch eben weg. Die Lottchen-Geschichten entstanden um 1930 und das ist die Zeit, da Tucholsky an seinem Roman Schloss Gripsholm saß, wo der Ich-Erzähler von seiner Freundin mit Daddy angeredet wird. Diese Freundin heißt Lydia, wird Prinzessin gerufen, stammt aus dem Niederdeutschen und spricht ein mit platt versetztes Deutsch. Sie ist zurückhaltend, lebensklug, sympathisch und in fast allem Lottchens radikales Gegenteil. Aber Lottchen bewegt sich auch sonst anders und anderswo. Mit Lydia haben wir ein weiteres Exemplar tucholskischer Frauenfiguren, von denen insgesamt gesagt werden muss, dass sie der Autor mit sehr viel mehr Interesse, Sympathie und Einfühlungsvermögen bedacht hat als die Männer. Die erste jener Frauen heißt Claire und ist die Heldin von Rheinsberg. Man erlebt eine liebenswerte junge Dame, die ihren Gefühlen und Neigungen freien Lauf lässt und das gesellschaftliche Entsetzen, das sie damit auslöst, außerordentlich genießt. Tucholsky gelingt mit ihr das Porträt eines Zeittypus, des auch sexuell emanzipierten Bürgermädchens, dem die wilhelminischen Einengungen widerwärtig sind, ohne dass sie sich gleich in die Bohème stürzen muss. Vielmehr geht es ihr um Bildung, Selbstständigkeit, Selbstwertgefühl, um Natürlichkeit und Natur. Literarische Vorbilder boten die Frauenfiguren aus der zeitgenössischen Epik Skandinaviens. Rheinsberg ist sprachlich am milden Impressionismus Hermann Banks und des frühen Knut Hamsun orientiert. Claire und ihr Freund Wolfgang kommen aus Berlin. Und es war vor allem diese Stadt, wo sowohl vor wie mehr noch nach dem Ersten Weltkrieg dergleichen Existenzen toleriert wurden. Und blieben sie anfangs noch das Privileg einer wirtschaftlich abgesicherten Bürgerlichkeit, griffen sie dann im Nachkrieg über auf die kleinbürgerlichen und plebejischen Milieus. Ihr Typus wurde in der zeitgenössischen Berliner Belletristik gern vorgeführt. Bei Hans Fallada, bei Rudolf Braune, bei Vicky Baum und vor allem bei Irmgard Keun, deren kunstseidenes Mädchen so etwas wie den literarischen Markennamen dafür abgab. Tucholsky porträtiert noch andere Frauen. Da gibt es die Seelenbeichte der geschiedenen Ehefrau, die Monologe einer Hure und eines seiner bekanntesten, wie wohl nicht besten Gedichte feiert Mutterns Hände. Keine Frage, wo der geografische Standort solcher Figuren zu suchen ist. Er heißt Berlin. Die Figuren verkörpern Berlin. Und einmal setzt Tucholsky zu einem förmlichen Generalhymnus an. Mädchen, kein Casanova hätte dir je imponiert. Glaubst du vielleicht, was ein dover Schwärmer von dir fantasiert? Sänge mit wogenden Nüstern, Romeo liebesbesiegt, würdest du leise flüstern, wohl mit der Pauke gepiekt. Willst du romantische Feste? Hier ist du bei's Kino hin. Du bist doch Mutterns Beste. Du, die Berlinerin. Tucholskys Berlin war die Sprache. Dies mag bei einem Schriftsteller fast tautologisch klingen, aber es lässt sich nicht anders und nicht besser bezeichnen. Der Mann, der die Stadt Berlin nicht liebte, weil sie in Deutschland lag und ihm für Deutschland stand, kam von ihr dennoch nicht los. Wollte es wohl auch nicht, denn er sprach ihre Sprache und brauchte sie, da er in ihr schrieb. Seine Schnoddrigkeit, seine Sentimentalität, seine Treffsicherheit, seine Respektlosigkeit, sein omnipräsenter Witz, auch seine gelegentlichen Geschmacklosigkeiten und sein unstillbarer Mitteilungsdrang. Sie alle sind die unverkennbaren Sprachgebärden Berlins, über sämtliche sozialen und stadtgeografischen Unterschiede hinweg. Tucholsky fühlte sich darin aufgehoben. Das Berlinische ist ein Stadtjargon. Seine Grundlage ist das in der Mark Brandenburg heimische Platt. Die Dialektanklänge schwinden, je höher ein Sprecher sozial aufsteigt. Doch bleiben sie auch ihm in Sprachmelos und Wortschatz immerfort erhalten. Wie in anderen großen Städten haben die einzelnen Berliner Viertel ihren speziellen Argot. Seine Nuancen sind meist nur Einheimischen wahrnehmbar. Kurt Tucholsky besaß für sie ein empfindliches Gehör. Mit ihm wird das Berlinische endgültig zur Literatursprache. Nun gab es auch vorher schon eine dialektnahe Berliner Belletristik, Doch was etwa bei Gerhard Hauptmann, die einer Kunstdoktrin verpflichtete sprachliche Charakteristik bestimmter Milieus bleibt, wird bei Tucholsky zum allgemeinen Stil. Berlinisch ist auch die Art, wie Tucholsky von Paris und Schweden erzählt, wie er Bücher bespricht, Anekdoten wiedergibt und Stilkritik betreibt. Es gibt einen Text, der das Sprachwunder heißt. Berichtet wird von einem Manne, brandenburgischem Bankangestellten. Einen geborenen Berliner. Dieser Mann war ein Dichter, ohne ein Wort schreiben zu können. Was zur Begründung folgt, klingt wie eine Selbstcharakteristik. Schon die Fähigkeit, eine Figur auf die Beine zu stellen und sie ihre Sprache sprechen zu lassen, ist nicht sehr verbreitet. Dieser rätselhafte Bursche aber entwickelte seine Figuren aus der Sprache, und zwar aus der berlinischen. Vor allem konnte er sich in den gehobenen, organisierten, etwas kleinbürgerlichen Berliner Arbeiter verwandeln. Er hatte das Berliner Tempo weg, aber nicht jenes falsch-amerikanische, mit dem so viel Unfug getrieben wird, sondern dieses ruhige, fast behäbige in aller Hast, das Pathoslose. Er war der Mann mit dem hängenden Hosenboden, der mit zwei Kameraden an der Ecke steht. Einer erzählt eine endlose Geschichte, die nie aufhört und kein Aas hört zu. Das Allermerkwürdigste aber war, dass der Mensch noch etwas anderes sprechen konnte, bis zur Täuschung genau. Wenn man die Augen schloss, sah man sie vor sich, die dicke, bewegliche, geschwätzige Frau aus dem Mittelstand des Berliner Westens. Dann nahm seine Stimme eine etwas kreischende Färbung an, er plapperte wie ein Papagei, der Redestrom floss über alle Ufer, hemmungslos wie die Sintflut. Ich habe so etwas niemals wiedergesehen. Es ist solche Einmaligkeit, die der namenlose Bankbeamte aus Brandenburg mit seinem Porträtisten, dem berlinischen Schriftsteller Kurt Tucholsky, gemeinsam hatte, die diesen in eine außerordentliche Popularität beförderte, schon zu Lebzeiten, was sich nach der Unterbrechung der Hitlerjahre dann unvermindert fortsetzte. Kurt Tucholsky, dies noch zu sagen, ist ein Klassiker geworden. Man gedenkt seiner in Gesamtausgaben und Museen, er wird zum Gegenstand von Dissertationen. Während seine Art des Witzes von vielen mittelmäßigen Lokalkabarettisten fast zu Tode gehetzt wurde, so dass ihn nunmehr die von Max Frisch formulierte durchschlagende Wirkungslosigkeit ereilte. Mag sein, sie ist nur eine vorübergehende Erscheinung. Es mag sogar sein, dass bereits die nächste Generation junger Leute sich wieder nach Rheinsberg vom Blatt liebt, wie bereits die Generation ihrer Groß- und Urgroßeltern. Vielleicht sollte man es wünschen. Verordnen kann man es nicht. Wir sind schlimmer als Amerika. Ein Essay von Rolf Schneider über den Schriftsteller und Publizisten Kurt Tucholsky, über dessen Abneigung und Affinität zu Berlin. Es sprachen Gerd Grasse, Thomas Vogt, Klaus Herm und Marina Binke. Regie Johanna Ehlbauer, Redaktion Sigrid Wesener.